Lies jetzt die Aufgabe 3. Aufgabe 3. Hey Tim, hast du gewusst, dass Stefan Extremsport macht? Er macht Bungee-Jumping, das finde ich spitze. Ich möchte auch Extremsport machen, aber ich weiß nicht, welche Sportart ich wählen soll. Vielleicht mache ich Eisklettern oder Fallschirmspringen. Nein, Fallschirmspringen ist mir zu gefährlich. Ich mache lieber Eisklettern. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hey Tim, hast du gewusst, dass Stefan Extremsport macht? Er macht Bungee-Jumping. Das finde ich spitze. Ich möchte auch Extremsport machen, aber ich weiß nicht, welche Sportart ich wählen soll. Vielleicht mache ich Eisklettern oder Fallschirmspringen. Nein, Fallschirmspringen ist mir zu gefährlich. Ich mache lieber Eisklettern.